Jung hat sich nicht geirrt, als er behauptete, Hitler könne außer Deutsche auch Angehörige anderer Völker beeindrucken, weil er das arische unbewusste Kollektiv verkörpert. Siehe Interview mit Howard L. Phipp in The Psychologist, London im Mai 1939. Andere Menschen wurden ebenso durch seine Anwesenheit beeindruckt. Schon seinerzeit sahen wir, dass es so war. Ausländer, welche die deutsche Sprache nicht verstanden, gerieten bei seinen Vorträgen buchstäblich in Entzücken. Englische, nordamerikanische, französische, belgische, südamerikanische Männer und Frauen. Léon de Grel war kein Deutscher, weder Doriot noch Mussolini. Was Chile betrifft, wäre es irrig zu behaupten, dass nur die deutschen Minderheiten des Südens ihm ergeben waren. Wir sahen bereits, was mit dem chilenischen und brasilianischen Narzissmus sowie vielen anderen geschehen war. Und mit mir selbst. In Norwegen mit Knut Hamsum, in Nordamerika mit Ezra Pond. Dies alles, während Hitler sich auf dieser Erde befand. Heute, 40 Jahre nach seinem Verschwinden, ist es noch mehr geworden. Seine Gestalt wird riesenhaft im Mythos, trotz allem, was man tut, um dies zu verhindern. Sogar diejenigen, die ihn angreifen, bewundern ihn, denn diese Angriffe sind eine Art Verzauberung. Hier ist es, worauf man sich konzentrieren muss, denn dafür gibt es keine vernünftige Erklärung. Wenn Jung auch manchmal geglaubt hat, dass der Hitlerismus nur eine nationale Religion für Deutschland darstellt, so hat er sich getäuscht, denn seine Religion hat universellen Charakter. Sie hat dazu alle mythischen und archetypischen Bestandteile, wie wir noch verstehen werden. Das deutsche Volk ist nur ihr bester Träger. Dagegen ist nichts zu machen. Dasselbe Beispiel finden wir in den Ursprüngen des Christentums. Die Römer haben alles Mögliche getan, um die Ansteckung zu verhindern, aber es war umsonst. Jung zieht auch einen Vergleich zwischen dem jüdischen und dem deutschen Volk in dem Interview, das wir zum Teil gebracht haben. Die Juden haben nach ihrer ersten Gefangenschaft in Babylon und auch später bei der römischen Drohung, sie von der Erde verschwinden zu lassen, einen Minderwertigkeitskomplex entwickelt, laut Jung, und als Ausgleich die Idee eines Messias aufgebracht, der kommen wird, ihnen alle Früchte dieser Welt zu geben. Auch die Deutschen, die bei der Verteilung der Kolonien des Lebensraumes zu spät gekommen waren und in Versailles gedemütigt wurden, entwickelten ein ähnliches Gefühl von Minderwertigkeit gegenüber den Engländern und den Franzosen, die die Welt unter sich verteilt hatten. Hitler ist der Messias, der ihnen verspricht, was sie ersehnen, der Balsam auf dieses Gefühl des Zurückgesetztseins streicht. Es ist sonderbar, dass eine Person wie Jung nicht in der Lage ist, sich von jener jüdischen Neigung loszusagen, die das Oben für Unten und das Große für das Kleine zu erklären versucht und damit die Ebenen herabsetzt. Darin gibt es wenig Unterschiede zwischen ihm und Freud, der die Ursachen der erhabenen Schönheit der Malerei Leonardos, des Zauberermalers, im Ödipus-Komplex zu finden vorgibt oder aber in verborgenen homosexuellen Neigungen. Jung hat sich von der freudschen und jüdischen Erfindung des organisch-physischen Unterbewusstseins nicht lossagen können, jenen teuflischen Aufbau zu Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, das alles auf dieselbe Ebene herabsetzt. Wo es doch viel vorteilhafter wäre, sich auf ein Überbewusstsein zu beziehen, das alles erhöht, weil es sich um die Welt der Gottheit, der Götter und der hyperboreischen Archetypen handelt. In meinem Buch »Der hermetische Kreis« berühre ich dieses Thema in einem Gespräch mit Frau Dr. Jacobi. Denis de Rougemont, der Verfasser jenes bedeutenden Buches »L'amour de l'Occident«, hat das Phänomen Hitlers ganz gerecht gesehen. Er schrieb folgende außergewöhnliche Zeilen. Einige haben gedacht, weil sie in seiner Gegenwart eine Art Schauder heiligen Entsetzens fühlten, dass er der Inhaber einer Herrschaft, eines Thrones, einer Macht sei, so wie der heilige Paulus die Geister des zweiten Ranges rief, die in den menschlichen Körper eindringen und ihn wie eine Rüstung ausfüllen können. Ich habe eine seiner großen Ansprachen gehört. Woher nimmt er die übernatürliche Kraft, die er ausströmt? Eine Energie dieser Natur, wir wissen sehr gut, dass sie dem Individuum nicht gehört. Ebenso, dass sie sich nicht äußern könnte, wenn das Individuum weiter erzählen würde und nicht Stütze einer Macht wäre, die unserem Verständnis entgeht und sich über unsere Psychologie hinwegsetzt. Was ich sage, wäre Romantik der billigsten Qualität, wenn das durch diesen Mann verwirklichte Werk, wohl verstanden von dieser Macht durch ihn, nicht Wirklichkeit wäre, die das Erstaunen des Jahrhunderts herausfordert. Und Goebbels, sich auf den Führer beziehend, erklärte: Wer kann sich rühmen, ihn gesehen zu haben, so wie er wirklich ist? Er bewegt sich in der Welt des absoluten Verhängnisses. Nichts anderes hat einen Sinn, weder das Gute noch das Böse, weder die Zeit noch der Raum. Das, was er ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ist er wirklich ein Mensch? Ich könnte dies nicht versichern. Es gibt Augenblicke, in denen er mir Entsetzen bereitet. So ist es. Der hyperboreische Archetypus sucht die geeignetsten Mittler aus, damit ihr Eingreifen in dieser Welt wirksam ist. Er bereitet vor, stellt seine Maschinerie auf. Nichts Wirksameres für den Ausdruck eines Archetypus des unbewussten arischen Kollektivs, um mit der Jungschen Ausdrucksweise fortzufahren, als das Volk germanischer Rasse mit seinem Gefühl der Zurücksetzung als sein dynamischer Motor. Hitler selbst sagte es: Wenn ich ein anderes, geeigneteres Volk als das Deutsche gefunden hätte, wäre ich dorthin gegangen. Mit allen Einschränkungen ist es das Beste. Urtümlich, in heiligen Worten ausgedrückt, die mein Meister gebrauchte: Es handelte sich um das Kommen und die Verkörperung eines Avatar, eines Gottes, um nicht weiter Archetypus zu sagen, des Avatar Vishnus, Shivas oder, was noch richtiger scheint, Wotans, von seiner Ankunft, um unter den Viras und den Helden zu arbeiten.